Kundgabe 6044. Empfangen durch Bertha Dudde am 7.9.1954. Aufnahmegefäß für göttlichen Liebekraftstrom. Ich will euch wahrhaft beglücken und euch als Gefäß meines Geistes erfüllen mit meinem Liebekraftstrom. Ich will euch das lebendige Wasser zuströmen lassen. Ich will euch Nahrung geben für eure Seele. Ich will in unendlicher Liebe euch lebenerweckenden Trank reichen. Ich will euch fortgesetzt geben, wenn ihr nur empfangen wollet. Und ich werde wahrlich kein Gefäß ungefüllt lassen, das sich mir öffnet, um von mir bedacht zu werden. Wisset ihr, was es bedeutet, Aufnahmegefäß meines Geistes zu sein? Wisset ihr, dass ihr alle es sein könntet, dass aber nur ganz selten die Bedingungen erfüllt werden, die euer Herz herrichten zu einem geöffneten Gefäß für meinen Liebekraftstrom? Und dass nur wenige es tun im Glauben an meine Liebe, die sich verschenken will? Die Bindung, die ihr Menschen mit mir anknüpfen sollet, ist euch nicht recht glaubhaft zu machen, weil sie nur durch die Liebe hergestellt werden kann und sich dann auch selbst beweisen würde, die Liebe aber in vollster Willensfreiheit geübt werden muss und der Wille dazu euch mangelt. Und darum fehlt euch auch der Glaube an meine Liebe, die euch nur immer schenken möchte, aber sich nur dem verschenken kann, der durch Liebe wirken sein Herz gestaltet, zu einem Gefäß, das ich nun füllen will. Wie unermesslich viel könntet ihr empfangen, wie reich könntet ihr sein, in welcher Licht- und Kraftfülle könntet ihr durch das Erdenleben gehen, denn zum Geben bin ich immer bereit. Aber ich finde nur selten geöffnete Herzen, und darum gehen die Menschen leer aus, wenngleich ein unermesslicher Reichtum ihnen zur Verfügung steht. Doch was sie nicht selbst von mir entgegennehmen, können sie doch bei denen erhalten, die von mir überreich empfangen. Und jeder Quell, dem das lebendige Wasser entströmt, jeder Born, den meine Liebe erschlossen hat, wird für den Menschen ein Gnadenort sein, den er aufsuchen kann, um seiner Seele Licht und Kraft zuzuführen, die ihm zur Umgestaltung verhelfen können, auf dass er nun selbst die Verbindung herstellt mit mir. Und was ihm bisher zugetragen wurde, das wird er nun direkt empfangen können von mir durch den Geist. Mein Wort, das ihm vermittelt wurde, lehrte ihn die Liebe, und durch Liebe wirken gelangte er zum Glauben, dass ich, als die ewige Liebe, nur immer schenken und beglücken will. Und nun öffnet er sich und nimmt mich auf in sein Herz, und nun kann ich wirken in ihm und ihn erfüllen mit meiner Gnade, meinem Licht und meiner Kraft. Amen.